Упражнение 15, страница 22. Б. Leiten, laufen, läuten. Bei, bauen, Beute. Frei, Frau, freuen. Brei, braun, Bäume. Keim, kaum, Keule. Rein, Raum, Räume.